Wo liegt das Problem? Vielleicht ja doch ganz woanders? Dann ist ein ganz anderer Grund eigentlich die Ursache für das Problem. Der Ausdruck dazu heißt, das Problem liegt. Welche Ausdrücke passen noch zu Ängsten und ihren Ursachen? Wiederholen Sie nach dem Signal. Fürchterlich. Wer sich fürchtet, hat Angst. Aber fürchterlich bedeutet hier vor allem besonders, extrem. Es fällt viel ab von. Da fällt eine große Angst von ihr ab. So sagen Sie, sie spürt jetzt viel weniger Angst. Dieses Sprachbild funktioniert auch mit es. Es fällt viel ab von. Die Bedrohung. Eine Bedrohung ist eine unangenehme Sache, die vielleicht passieren kann. Genau dieses Potenzial macht einem Angst. Bewusst atmen. Wer bewusst atmet, holt genau so Luft, dass es gut tut. Man macht es in dem Moment also nicht automatisch und ohne daran zu denken, sondern bewusst. Seine Lektion lernen. Das Leben bringt einem einiges bei. Später kann man sagen, ich habe meine Lektion gelernt. Druck laden auf. Druck ist psychischer Stress. Statt damit selbst umzugehen, laden ihn manche auf andere. Das bedeutet, sie machen anderen Stress. Leo hat noch einmal ein paar andere Strategien mit dem Deutschschüler probiert. Und dann kam dessen Prüfung. Hat er bestanden? Da bist du ja endlich. Erzähl, wie lief die Prüfung deines Schülers? Tja, was soll ich dazu nur sagen? Er hat alles gegeben und die Prüfung natürlich bestanden. Und zwar fast mit Höchstpunktzahl. Oh Mann, und ich dachte schon. Ey, super. Ich freue mich richtig über euren Erfolg. Was hast du denn jetzt am Ende gemacht? Ach, ihr hattet beide recht. Du und Rita. Ich habe damit aufgehört, nur mein eigenes Ding zu machen. Und ich habe angefangen, zuzuhören. Und? Wir haben festgestellt, dass mein Sprachschüler vor der Sprache selbst eigentlich gar keine Angst hatte. Du wirst dich vielleicht wundern, aber er mag die deutsche Sprache sogar echt gern. Er findet, sie hat eine schöne Struktur und einen tollen Klang. Das Problem lag ganz woanders. Ach ja? Seine Familie hat viel Zeit und Geld investiert, damit er sich hier in Deutschland eine Zukunft aufbauen kann. Er hat keine Angst vor der Sprache. Er hatte fürchterliche Angst, seine Familie zu enttäuschen. Oh, das kann ich gut verstehen. Familie ist fast immer ein sensibles Thema. Ganz genau. Aber als wir uns darüber ein bisschen unterhalten haben, ist gefühlt ganz viel von ihm abgefallen. Wir haben die Prüfung dann mehr als Möglichkeit gesehen, seiner Familie eine Freude zu machen und weniger als Bedrohung, sie zu enttäuschen. Und schon haben auch die Techniken gegen Prüfungsangst, wie zum Beispiel das bewusste Atmen, geholfen. Wow, ich bin ja richtig stolz auf dich. Du hast Psychologie mit echter menschlicher Verbindung kombiniert. Ja, ja. Ich glaube, ich habe meine Lektion gelernt. Indem ich der perfekte Coach sein wollte, habe ich nur mehr Druck auf mich und damit auch auf ihn geladen, anstatt wirklich eine Hilfe zu sein. Manchmal lernen eben die Lehrer genauso viel wie die Schüler, was? Manchmal vielleicht sogar mehr.